Transparenz für die Ohren. Hallo, einen wunderschönen Abend zur Sitzung der AGÖA. Heute ist der 25.11. Wir treffen uns wie immer um 21 Uhr im Mumble. Wir haben diverse anwesende Mitglieder. Wir haben auch Gäste momentan hier. Genehmigung der Tagesordnung. Das sieht eigentlich aus wie immer unser Pad. Gibt es da irgendwelche Einwände? Nein. Wunderbar. Genehmigung des letzten Protokolls. Ihr habt das sicherlich alle auswendig gelernt. Gibt es da Einwände? Hört sich gut an. Mitgliederzu- oder Abgänge. Haben wir jemanden hier, der gerne Mitglied in der AGÖA werden möchte von den Gästen? Ist jemand hier, der aus der AG austreten will? Haben wir das auch geklärt. Bericht aus der Fraktion. Ich habe heute über die Mailingliste gesehen, dass da jetzt der Themenmumble angekündigt worden ist. Für Donnerstag vor der LAFO-Sitzung mit dem Olaf. Und da geht es um das Wahlalter. Sonst haben wir nichts bekommen aus der Fraktion. Gibt es sonst irgendwelche Neuigkeiten aus der Fraktion, aus der Frasi-Sitzung von heute? Ich glaube, der Masch war da, ne? Ja. Aber ich habe jetzt nichts gehört, was da jetzt Großartiges, ob da jetzt irgendwie großartig irgendwie was Spannendes war. Milde. Der ist aber, glaube ich, noch in der Polgf-Sitzung. Der kommt bestimmt gleich runter. Ja, wenn er noch kommt, kann er uns ja berichten. Milde interne News, das kann man noch ein bisschen bewerben, wenn man will. Letzte Woche war das, hat Michelle Marsching nochmal Mammeldiskussion zu Themen wie, zum Oberbegriff innerparteiliche Partizipation, Briefwahl und Gedöns gestartet und da ist das nächste Treffen jetzt, glaube ich, diese oder nächste Woche, ach, man kann es nachlesen. Da könnte man höchstens gucken, ob man das noch ein bisschen pushen will, aber ist eigentlich auch auf der NRW-Info. Ja, und der Michel, wo du das sagst, hat auch geschrieben auf der 20-Piraten-Liste, dass er es also schon geschafft hat, Ausschüsse im Stream laufen zu lassen. Daraufhin waren einige seiner Fraktionskollegen recht erstaunt. Und ich fand das ganz interessant, weil die kann man dann ja wahrscheinlich auch außerhalb des Landtagsgebäudes empfangen. Ja, und vor allen Dingen werden die ja dann normalerweise auch, wenn aufgenommen wird, wird es ja auch archiviert. Das heißt, du kannst es dir auch noch im Nachhinein anschauen. Aber ich wollte auch nochmal nachfragen, weil ich bin mir relativ sicher gehört zu haben, dass es einige Ausschüsse gibt, die das grundsätzlich entschieden haben, dass sie das nicht möchten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das immer von den Räumlichkeiten ein bisschen abhängig ist. Aber wir können ja noch ein bisschen nachfragen. Ja, wie es mit den grundsätzlichen Vorbehalten weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall so, dass mal gesagt wurde, das geht nur in dem einen Raum oder so, auch bei Veranstaltungen, die im Landtag sind und wenn es dann halt woanders ist, dann vielleicht auch nicht ungelegen halt nicht. Eine Sache hätte ich vielleicht noch zur Fraktion, weil wir das gerade auch in Düsseldorf planen. Ich glaube, das ging schon mal über die Mailingliste, aber der Michel Marsching und der Thorsten Sommer, die bieten an, dass man sie auf den Stammtisch einladen kann, um was zur Kommission, ne? Kommission. Zu erzählen, die Verfassung Nordrhein-Westfalen ist ja irgendwie jetzt so 60 Jahre alt und da soll in dieser Kommission geguckt werden, was man da erneuern kann und das ist relativ spannend, weil da kann man sich auch als Bürger beteiligen und die beiden kann man einladen, die erzählen da ein bisschen was drüber. Entschuldigung, Ende. Ich wollte mal die Namen ganz kurz, damit ich es ins Protokoll eintragen kann. Michel Marsching und Thorsten Sommer. Okay, dann sehe ich hier gerade, Uwe, du hast das jetzt, glaube ich, reingepostet, aktuelles? Ich? Nein. Nee, ja, ich habe es hier mal reingepostet, weil es natürlich die Fraktion irgendwo betrifft und die Fraktion heute auch in eigener Sache dazu halt die PM rausgegeben hat und sich das halt in den Medien schon befindet, das Thema. Wir können es natürlich auch jetzt heute für die Sitzung nach hinten schieben und warten, bis vielleicht der ein oder andere noch da ist, um darüber zu sprechen. Denn ganz Twitter ist voll davon heute und damit auch irgendwo der Landesverband NRW. Der Paki ist jetzt auch da, also ich stelle es jetzt nur mal rein. Wir können es aber auch als Sonstiges besprechen. Wir können es aber auch jetzt an der jetzigen Position hier besprechen, irgendwie in der Tagesordnung. Okay, ich wäre dafür, das nach hinten zu schieben, weil die Erfahrung auch sagt, dass die Sitzung nach hinten hin voller wird. Und wenn das ein Thema ist, was jetzt gerade brandheiß aktuell ist, und es war auch vorher nicht auf der TO, also ich wäre dafür, dass wir es vielleicht dann wirklich unter Sonstiges noch behandeln. Ja, sehe ich auch so. Ja, vor allem, weil es mehr ein Gesprächsthema ist und bei den Sachen vorher ja konkrete Sachen vielleicht rauskommen. Okay, wenn es da keine Gegenrede gibt, verschieben wir das dann nach hinten. Dann hätten wir als zweiten Tagesordnungspunkt die Teamberichte. Ich hatte da mal eingetragen, zwei Sachen hatten wir auf dem Blog. Das war einmal der Demoaufruf gegen rechts. Remagend ging, glaube ich, am 20. online und gestern war das gestern von dir, Maya, eine Lanze für das BGE. Ja, ja. Das waren die beiden Sachen, die wir auf dem Blog hatten. PMs gingen keine raus. Fand ich übrigens sehr schön, den Text, Maya. Ich wollte den schon ewig schreiben und endlich war er fertig. Ja, wenn man mehr Zeit hätte. Ja, und mehr irgendwie Konzentration und keine Schreibblockaden und so. Okay, dann kommen wir zu den noch offenen Geschichten. Wir schleppen da schon seit einer Weile etwas durch die Gegend. 5 Jahre Luxemburger Piratenpartei. Das hat der Paki auf dem Schirm. Dann haben wir als nächstes Hugesa aktuell Blogbeitrag. Da wollte Leonie ein bisschen was machen. Da gibt es auch ein Sammelpad mit ganz vielen Links, habe ich gesehen. Das ist auch hier im Pad verlinkt. Magst du noch was dazu sagen, Leonie? Ja, ich habe im Moment das Problem, dass ich für den Job sehr viel zu schreiben habe und meine ganze Kreativität da reinblase. Ich habe im Prinzip schon jede Menge Infos und Grundgerüst und Tenor und so, aber komme nicht dazu, das runterzupinnen. Falls irgendjemand sich einklinken will und ein bisschen helfen will, Fließtext zu produzieren, wäre das sehr praktisch. Also dann würde es wahrscheinlich zeitnah was werden. Jetzt sieht es ehrlich gesagt gerade blöd aus dafür. Ja, würde ich machen, wenn du das so ein bisschen vorgibst, wie du die Struktur vorstellst und so. Ja, super. Ich kann dir einfach mal, was ich habe als Word zu... Arbeitest du mit Word? Ja. Okay, dann schicke ich dir das einfach mal zu. Wir können ja auch nochmal außerhalb dann reden. Ja, klar. Ich greife kurz vor, was terminmäßig jetzt auch ansteht, weil es damit eigentlich ganz gut zu kombinieren ist. Am 8.12. ist für Düsseldorf so eine Pegida-Demo angekündigt. Das ist dieses, ja, wie nennt man es, islamophobe Bündnis, was in Dresden jetzt aber tatsächlich 6.000 Leute oder so zusammengekriegt hat. Also im Zuge dessen könnte man das ja sicher auch im Vorfeld raushauen und dann mal beleuchten, warum das doof ist, wenn Rechte so viel Straße beanspruchen. Das könnten wir prima verbinden. Das ging ja auch schon über die Düsseldorfer Liste, dass wir dann vielleicht in Düsseldorf uns Gegendemos anschließen und auch mit dazu aufrufen. Das kann man ja auch prima über den NRW-Blog machen, weil solche Demos ja immer auch ein Thema für das ganze Land sind. Ich würde da gerne was anregen. Reg an! Und zwar, ich hatte heute mit dem Thomas Hegenbart telefoniert. Die haben in Köln sich überlegt, das so ein bisschen aufzugreifen, mit diesem Rechts gegen Rechts Geld pro Minute zu spenden oder der Gegendemo in Mühl... wie heißt es? Unsiedel. Ja, nee, wo artgerecht war. Bösinghofen. Genau. Die wollen die anderen Parteien dazu aufrufen, bei jedem Antrag, der in den Stadtrat, eigentlich Dortmund hatte das genau. Und die wollen irgendwie sowas Ähnliches machen, bei jeder Demo, die irgendwo angemeldet wird, halt zum Spenden aufzurufen. Und ich hatte gesagt, ich würde das heute Abend in der Sitzung mal einbringen, dass wir sowas Ähnliches auf Landesebene machen, dass wir halt uns dazu bereit erklären, irgendwie einen bestimmten Betrag zu spenden, wenn irgendwo eine Nazi-Demo angemeldet wird an eine Flüchtlingsorganisation. Ja, das müssten wir halt überlegen. Also die spenden von der Fraktion aus. Man könnte da die Fraktion fragen, man könnte einfach Unterstützer fragen, die Einzelbeträge spenden. Ich meine jetzt nicht aus dem Landesbandsbudget, das geht ja nicht. Ja, ich fände es auch gut, da die Fraktion auf jeden Fall ins Boot zu holen, weil die finanzkräftiger sind als so die Durchschnittsmitglieder. Und ja, mit anderen Externen ist natürlich auch noch praktisch. So da irgendwie ein Budget festzusetzen oder so, dürfte schnell ausatmen, weil die wirklich viel im Moment machen. Also das ist dann nicht unbedingt planbar, wo das endet. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich dachte, du bist fertig. Was mir jetzt spontan einfällt, weil wir auch Düsseldorf angesprochen haben, wenn wir von einem Euro pro Minute sprechen, ich denke, dass der ein oder andere Kreisverband da sicherlich auch bereit wäre. Ich habe jetzt da jetzt keinen großen Überblick, aber ich glaube, den Kreisverbänden geht es nicht so schlecht finanziell, dass man da nicht was anregen könnte. Finde ich gut, ja. Wie soll ich denn das jetzt protokollieren oder was soll ich jetzt am besten darüber ins Protokoll schreiben, sorry? Also ich fände gut, wenn Paki zum Beispiel ein paar von den Grundinformationen, die er gerade mitgeliefert hat, einfach mal in ein Pad kippt und wir das dann noch dazu schreiben, wie Vaku gerade gesagt hat, dass wir vielleicht die einzelnen KVs mal anfragen oder über eine Mitteilung bitten, sich dazu beteiligen, an solchen Aktionen zu spenden, dass wir das vielleicht alles mal zusammenpacken. Dann kann man ja schauen, inwiefern wir da Blogbeiträge oder einzelne PMs auch noch draus generieren. Ich fände es auch ganz praktisch, vielleicht die Kreativen mal anhauen, aber wir haben ja auch massive Überschneidungen, wenn wir mal so ein bisschen Dekomaterial für Demos und Co. Vorbereiten. Also sei es jetzt was man sich leicht ausdrucken und auf Schilder kleben kann oder Aufkleber oder so. Also so grob in die Richtung gegen Nazis und Intoleranz und was noch alles. Im Piratenlook, weil wir ja eigentlich sau oft dabei sind und es oft doof ist, mit einer Fahne dahin zu gehen, aber immer nett irgendwie mit was Visuellem und nicht einfach nur so da in der Gegend rumzustehen. Also fände ich ganz cool, wenn wir uns da mal was aufbauen würden. Du meinst so Schildchen mit großem Spruch und kleinem Piratensigni? Genau, also jetzt nicht, dass es so arg nach Werbeplakat aussieht, aber es darf schon so sein, dass man sieht, hier stehen Piraten, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wenn ihr die Hogesa-Spalte zum Beispiel auf Twitter verfolgt. Die Grünen haben so ein ganz pfiffiges Logo sich gemacht im Look von, ich gucke gleich mal, ob ich es finde, im Look von so einem Verkehrsverbotsschild, also so dieses roter Kreis und durchgestrichen mit so einem ganz stilisierten Hitler-Face. Das kam halt in den Social Media dann auch super an, weil man es leicht verbreiten kann. Einfach was wir dann halt auch mal immer verwenden können, wenn wieder irgendwas Dummes mit Nazis ist. Ja, finde ich gut. Also speziell jetzt nochmal auf den 8.12. wollte ich sagen, dass ich morgen versuchen werde, da möglichst viel herauszubekommen, statt anrufen und ein paar Kontakte anfragen, ob denn da schon eine Gegendemo geplant ist. Ich gehe mal fast davon aus, weil was Captain Leto uns verlinkt hat, das kommt ja von diesem Lotta. Und das lesen eigentlich, ich sag mal, alle, die vielleicht bereit wären, eine Gegendemo anzumelden. Ich werde da sowohl Düsseldorf als auch hier AGÖ auf dem Laufenden halten. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall was machen. Ich habe gerade noch mal gesehen, dass die da in Sachsen irgendwie seit dem 20.10. jeden Montag mit immer mehr Leuten aufmarschieren. Und das hört sich schon echt fies an. Ja, die letzten Zahlen waren wirklich was in mehreren Tausend, seien es jetzt 4.000 oder 6.000. Und die Gegendemos waren dann auch mittlerweile kleiner als die Nazis, die da aufmarschiert sind. Also das ist dann schon hässlich. Maya, Paki, gibt's eigentlich schon einen Beschluss, dass wir das unterstützen, falls es da Gegendemos gibt? Sonst oder könnt ihr da einen Umlauf starten? Das ist wer von außen reinkippen. Es gibt noch keinen Antrag. Also klar, wenn dann eine Demo geplant ist und es dann einen Aufruf gibt, dann kipp uns das rein, dass wir es im Umlauf beschließen. Aber ja, wir haben jetzt noch keinen Antrag gehabt oder so. In dem Sinne gibt es auch noch keinen Beschluss. Aber klar, wäre, denke ich mal, kein Problem und wir würden das sicherlich abstimmen und positiv entscheiden. Sobald ich was weiß, habt ihr auch einen Antrag? Genau, muss halt nur muss einen Antrag geben, und es wäre natürlich gut, wenn wir jetzt nicht einfach sagen, ja, ins Blaue hinein, wir unterstützen die Demo und dann gibt's wieder Theater, weil das ist die falsche Demo oder so, wir kennen das ja, bla bla. Ja, klar. Du kennst das. Also wenn Vako jetzt was findet, lässt es euch zeitnah zukommen und ihr könnt euch dazu positionieren. Falls jetzt irgendwie das in Hickhack ausartet oder irgendwie erst 2 Tage vorher klar ist, wo denn jetzt mobilisiert wird oder so, dann fände ich es cool, wenn der Landesverband sich eigenständig dagegen positioniert, also dass irgendwie eine eigene Mitteilung rausgegeben wird von wir finden das scheiße und so weiter. Ja. Es könnte ja auch so sein, dass der Kreisverband Düsseldorf sich dafür ausspricht und dann der Landesverband sich dann ja auch anhängen kann. Ja, klar. Also ich bin absolut dafür, dass wir da zur Gegendemo mobilisieren und alle dazu aufrufen, das ist klar. Eine Frage, die ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber besteht denn auch die Möglichkeit, wenn sich jetzt noch niemand für eine Gegendemo stark gemacht hat, dass die Piraten eine anmelden, oder ist das eine etwas zu heiße Kiste? Nö, ich glaube nicht, dass die Piraten als Partei das anmelden können, sondern dass es eine Einzelperson machen muss, soweit ich weiß, kann es sein? Ja, Richtig, ja, okay. Du brauchst ja einen, der wirklich sich dann verantwortlich hinstellt und im schlimmsten Fall eben auch in Absprache mit der Polizei das Ding absagt. Ja, also die Frage ist halt, ob sich jemand von den Piraten als Veranstalter dann bereit erklärt. Also grundsätzlich fände ich das jetzt nicht falsch. Die Frage ist nur, ob sich jemand findet, der das Risiko auf sich nimmt, dementsprechend dann auch die Versammlungs- oder die Verantwortung hat, und falls es da auch Ärger gibt, Leute der Demo verweisen würde und so. Weil, naja, je nachdem, was für ein Klientel dann kommt und da nicht Krawall macht, aber naja, wir rufen immer zu öffentlichen Demos auf und so. Und man sollte berechtigt darauf hinweisen, dass derjenige dann natürlich auch in den Fokus der Abendlandretter geraten könnte und da irgendwie Ärger bekommen könnte. Jep. Ich muss mich mal am Wochenende noch, ja, ist doch schon spannend. Ja, eben, also das ist halt immer ein berechtigtes Risiko und muss man halt dann, also wie gesagt, da muss ich dann halt eine Einzelperson finden. Seitens der fleißigsten Demo-Besucher ist es ja im Moment noch recht still, so aus den prominenten Regen. Ja, vielleicht ist ja dieser Hinweis, Vaku findet raus, gar nicht schlecht, dass sie das dann morgen einfach mal so ein bisschen nachforscht. Ja, ich versuche das mal über alle Kanäle. Wir werden noch voll linksradikal. Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich denke aber auch, dass da jetzt schnell was angemeldet wird, um sich gute Plätze zu sichern und vielleicht sogar den Nazis da zuvorzukommen, damit die irgendwo ins Abseits gedrängt werden. Jupp. Ja, auch da ist nicht schlecht, da einfach mal mit der Fraktion zu sprechen, denke ich mal. Die werden da sicher auch ein Interesse dran haben. Jupp. Okay, wenn es dann zu dem Thema nichts mehr gibt, haben wir als nächstes noch Flüchtlingsunterbringung, eventuell nochmal im Nachhinein was zu machen. Da steht der Time-Codex im Pad. Jawohl, ich hatte mit dem Frank Brochen und mit dem Markus, seinem neuen Mitarbeiter, und der Frank hat mir versprochen, er will klären, inwiefern es NRW-Zuständigkeiten gibt, dass NRW überhaupt in irgendeiner Art und Weise auf diese Dinge einwirken kann. Das ist ja ein Beschluss, der durch den Bundestag und durch den Bundesrat gegangen ist und von daher erstmal Bundessache. Er will das rausfinden, er gibt mir Bescheid und dann können wir an dem Text weiter arbeiten, weil es macht wenig Sinn, das zu tun, wenn wir so überhaupt keine Aktien drin haben und wir selber weder etwas tun noch etwas fordern können. Ja, richtig. Ja, beim nächsten Punkt stehe ich auch wieder drin. Ich habe von denen immer noch nichts gehört. Ich werde ihnen weiter die Frage stellen, ob sie uns den Gegner der Woche nennen können, der Christos und der Geoffrey vom Team PolGF, weil das ja immer noch eine interessante Sache ist, wie man seine Pressearbeiten der Hinsicht ein bisschen zuspitzen kann. Das klingt lustig. Ja, fand ich auch. Ja. Ja, dann bin ich ja als nächstes nochmal dran. Der Kaufnix-Tag, ich habe also schon einen Text angelegt, er ist noch nicht ganz fertig. Meine Frau bastelt einen Banner dazu, das ist fast fertig. Das kann man dann dem Beitrag mitgeben, da ist auch ein Piratenlogo drauf. Ja, also ich denke mal, das ist termingerecht dann fertig. Ja, ich hatte mal angefangen, da ein Zitat zu basteln. Paki, hörst du gerade zu? Mhm. Das wäre dann deins. Da musst du mal gucken, weil das das wird ja keine BM, ne? Das wird ein Blogbeitrag, aber der müsste ja dann spätestens am Freitag online. Was ist diese Liebsache? Nee, das ist Kaufnix. Der Kaufnix-Tag. Du hast ein sehr schönes Zitat bisher, Paki. Ich guck mal rein, warte. Apropos Zitat, bei dem Blogpost zum Thema Remagen, ne? Hättet ihr mich das Zitat vielleicht hart in den Mund gelegt und ich wusste nichts davon? Ja, das war, das Problem war irgendwie, das stand da drin und ich hatte den Patchchat nicht gelesen und war davon ausgegangen, dass das schon abgenommen war. Und ich hatte in den Patchchat geschrieben, ja, ich habe da ein Zitat geschrieben, aber das müsste die Maya bitte nochmal lesen. Und ich hatte es auch auf der Mailingliste, hattest du es ja, glaube ich, auch geschrieben, ja. Dass wir da noch reingucken sollten. Und ich wollte ich wollte, weil ich nicht auf der Arbeit gerade nicht konnte, dann rein. Aber dann war das auch schon, war jetzt nicht so schlimm, aber ja. Ja, so in so einem Patchchat werden die Sachen schnell mal unsichtbar, das stimmt schon. Das ist gut, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil mir ist nämlich auch gerade irgendwie gestern aufgefallen, bei den Bundes-PMs, also bei diesem Rohling, ne, wo dann oben Lektorat und wo man so alles eintragen kann, da ist bei den Bundes-PMs auch immer Freigabe Zitate, wo man sich eintragen kann. Das haben wir irgendwie gar nicht drin. Das würde ich dann mal abändern. Weil, wie gesagt, im Chat geht schnell verloren. Ich hatte mehrfach gefragt, ob das Zitat jetzt so okay ist. Aber wenn man es oben sehen kann, ach, da war die Frau Meier drin und findet das gut, dann wäre das halt besser. Ich glaube, ich ändere das mal. Was meint ihr? Finde ich super, ja. Super. Mhm. Finde ich sehr gut. Den Kopf sollte man generell dann ein bisschen ernst nehmen, auch diese Sachen wie unfertig, fertig und darf lektoriert werden und soll nicht mehr verändert werden und so. Okay, Kaufnix-Tag, Paki, jetzt hast du mal reingeguckt, müssen wir da noch viel machen, außer Lektorat vielleicht? Ein Titel fehlt da noch. Ich kauf nix. Ja, super, gut, der Titel fällt mir sicher noch ein. Ich find's immer schön, wenn Absätze drin sind. Dürfen wir vielleicht festhalten, dass Paki und Timecodings das irgendwie fertig machen? Ja, finde ich gut. Ich muss ja auch nochmal an dieser Stelle sagen, ich habe es dir schon geschrieben, Paki, aber ich finde das total toll, wie du die Sachen immer auf den Blog bringst. Ich weiß, dass das viel Arbeit ist, da auch noch die passenden Bilder und die Links schön zu machen und so, dass das echt viel Arbeit und Zeit kostet. Danke dir. Gerne. Wenn ich dazu komme, dann ist aber ganz einfach. Also du brauchst ja nur ein bisschen schieben im Text und gucken, dass das so passt. Ein bisschen Text, Titel anpassen und schon hast du ein Bildchen drin. Ja, aber es kostet auch nochmal sehr viel Zeit, obwohl man denkt, ja, ist ja eigentlich fertig der Blogbeitrag. Es mag nicht schwer sein, aber es ist lästig. Ja, ich bin halt Designer. Das muss halt schön aussehen. Das Fass sollten wir heute nicht aufmachen, wenn es um die Website geht. Nee, die habe ich auch nicht gemacht. Das steht auch noch an. Da habe ich Kommen wir zum nächsten Thema. Genau. Noch ein bisschen was, ja. Landtag intern promoten. Ich habe da einen Text fertig geschrieben. Ist ja jetzt auch nichts Großes. Könnten wir irgendwann mal zwischen zwei aktuelleren Sachen bringen. Sollten wir aber nicht allzu spät machen, weil diese Landtag intern Zeitung, die dann da auch verlinkt ist, die ist von Anfang November. Ich denke, irgendwann im Dezember machen die vielleicht noch eine weitere. Und in dieser letzten war halt sehr viel auch über die Piraten, über Freifunk und so drin. Ich glaube, kommt einmal im Quartal. Nee, ich meine so circa, das ist jetzt die 9., also ich denke 10-mal im Jahr ungefähr. Das ist ja im Prinzip eigentlich auch fertig, oder? Also ja. Noch nicht lektoriert, aber sonst. Ja, ich kann es ja morgen einfach über die Liste schicken für Lektorat und den Blog dann basteln. Ja, finde ich gut. Okay, das nächste wäre dann Lieb, der Maulkorb. ja, das war ja sehr lustig, weil ich hatte eigentlich diesen Text angefangen, um ihn noch vor der letzten Sitzung des Innenausschusses zu veröffentlichen. Das hat dann alles zeitlich nicht geklappt. Dann habe ich den Text umformuliert, so im Nachhinein, und jetzt habe ich erst die Mitteilung bekommen im Pet-Chat von Orange Bay, dass das noch gar nicht im Innenausschuss besprochen wurde. Das ging aus irgendwie aus diesen ganzen Landtagsseiten nicht hervor. Fakt ist, dass also diese Liebgeschichte, also diese Rechtfertigung, die der Herr Jäger geschrieben hat zu seinem Maulkorb, wohl erst am 11.10. im Innenausschuss dran ist, sozusagen. 11.12., oder? Ja, habe ich was anderes gesagt? 11. Dezember. Und dann könnten wir jetzt, also dann würde ich nämlich jetzt morgen diesen Ursprungstext wieder rausholen, und dann wäre das natürlich super, wenn wir das so ein, zwei Tage vor diesem Termin rausschicken. So nach dem Motto, ja, wir sind doch gespannt, ob der Herr Jäger sich da, also ob der da noch eine gute Begründung hat dafür, was er sich da geleistet hat. Ich möchte da auch nochmal darauf hinweisen, dass der Danny von der Bundespresse ganz jeck ist auf den Text. Das wäre schön, wenn wir dem dann auf jeden Fall früh genug Bescheid sagen, dass die den übernehmen können. Ja, wobei die ja nicht übernehmen, sondern die wollen ja dann die Erstveröffentlichung. Oder hat sich da mittlerweile was an ihrer Strategie geändert? Nein, da hast du völlig recht. Der Termin scheint aber irgendwie nicht zu passen. Ich habe gerade mal nachgeguckt, weil an dem Tag auch Innenministerkonferenz ist. Das schien mir komisch, und da ist nur Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend. Also am 11. Nicht Innenausschuss? Ich habe gerade mal die Übersicht in Kalender gepostet. Da kann man auch drin suchen. Okay, dann fragen wir doch da nochmal nach, weil das war jetzt die Information vom Orange Bay. Der ist ja eigentlich in dem Ausschuss. Ja, der liest ja auf unserer Mailingliste mit, wie wir gesehen haben. Dann werde ich den morgen nochmal fragen. Ja, ich gucke parallel gerade, vielleicht finde ich es ja. Grundsätzlich schadet es natürlich nicht, wenn ihr euch alle den Text irgendwie mal anschaut. Also ich poste das dann morgen nochmal. Und einfach mal im Pet-Chat oder so eure Meinung äußert oder vielleicht ein bisschen dran rumbastelt. Insgesamt ist er, glaube ich, ein bisschen zu lang, und ich wollte aber was wirklich Freches schreiben, und ich würde ganz gern ein bisschen an dem Stuhl von dem Herrn Jäger sägen, zusammen mit der Frau Kraft. Da gibt's keinen Widerspruch. Wir müssen mehr unsere Feinde finden, ne? Ja. Bei der Woche, ne? Und wir sind nicht die Fraktion, wir können im Prinzip noch viel, viel frecher schreiben. Das kann uns doch wirklich egal sein. Na gut, vielleicht kriegt Packin Anrufer. Also der Jäger hat ja nicht nur das Zeug zum Feindbild der Woche, sondern des Monats oder des Quartals oder so. Ja, und wie gesagt, es gab ja auch, das ist auch in diesem Pad verlinkt, es gab ja schon in der RP Online irgendwie einen Bericht darüber, dass die Frau Kraft durchaus überlegt, jetzt im Hinblick auf 217 vielleicht das ein oder andere in ihrem Kabinett noch zu verändern. Und so viele Möglichkeiten hat sie nicht, weil die grünen Minister kann sie wohl nicht ändern. Und da fiel also bei der Rheinischen Post auch erste Wahl auf Herrn Jäger mit seinen Skandelchen, die er sich da schon geleistet hat. Ja, lasst ihn zum Abschuss, da steht Ausschuss, aber lasst ihn einfach mal beschossen werden. Gut, dann haben wir noch dieses Ding Weihnachten statt Angst. Da bleibt uns ja im Prinzip, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nicht so viel mehr, als da zu warten, was dann vom Bund kommt, richtig? Ja, so hatten die das gesagt. Da sehe ich aber ein bisschen anders. Hallo, ich sag guten Abend, ich bin mittlerweile auch da. Hi. Hallo Marsch. Der Herr Marsch darf dann auch gerne sagen, was er anders sieht. Also seitens des Bundes ist ja die Fragestellung, ob das jetzt in wenigen zentralen Städten gemacht wird. Für NRW wurde da Düsseldorf genannt. Ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben, ob wir das wirklich auch nur in Düsseldorf machen wollen oder ob wir das vielleicht ein bisschen ausrollen wollen. Dazu müssten wir natürlich mal über die NRW-Liste die Sache auch publizieren, wenn wir das wollen. Keine AGÖA-Frage, sondern eher eine vielleicht Vorstandsfrage. Ihr habt übermorgen Sitzung. Man könnte das als sonstiges mal ansprechen. Ja, Maja. Ich trage euch das gerne ins Protokoll ein. Ich bin nur bei der Sitzung, also entweder nicht da oder nur ganz kurz da am Donnerstag. Ja, würdest du eine zentrale Aktion in Düsseldorf bevorzugen oder fändest du es da mal? Keine Ahnung, ich habe dazu keine Meinung, um ehrlich zu sein. Ja, ich würde mir da die Frage stellen, was glaubt ihr, wie hoch man den Organisationsgrad hinkriegt, so kurz vor Weihnachten? Kriegt man da genug Leute auf die Straße für mehrere Demos oder fahren die dann eher zu einer? Wenn da nur so ein paar Leute rumlaufen, ist das auch wieder doof. Schöner ist immer, wenn halt so eine gewisse kritische Masse auch auf der Straße ist. Ja, es soll ja keine Demo sein, es sollen ja Aktionen sein. Also du meinst einfach Infostände oder so? Nee, also die Aktion soll ja beinhalten, dass man zum Beispiel Bücher verschenkt oder eben auch aus den Büchern vorliest und so weiter. Das Ganze in irgendeinem, wie auch immer, gearteten Kontext. Also Bücher verschenken, ja, machen zum Beispiel die Frankfurter Piraten. Die haben jetzt aber auch schon seit 2 Monaten Bücher gesammelt. Ich entnehme der Aussage, du siehst keine Chance, dass in NRW bis zum 20.12. noch ausreichend Bücher gesammelt werden können. Also ich halte das für schwierig. Gibt es da irgendeinen Link zu oder irgendwas, was das nochmal ein bisschen näher umreißt? Bestimmt, muss ich aber erst raussuchen, würde ich dann auf die Liste gehen. Also wenn es jetzt ist, man macht irgendwelche altruistischen Aktionen und schreibt dazu was bis zum 20. fände ich nett, kriegen vielleicht einige noch hin. Am 20. selber sehe ich ziemlich schwarz. Moment, mein Mikro macht gerade Props. Weil es halt so knapp vor Weihnachten ist, also da würde ich nichts zu Großes planen. Ja, das würde ich auch so sehen. Der letzte volle Samstag vor Weihnachten. Also um ehrlich zu sein, gehe ich davon aus, dass ich an so einem Samstag nichts für die Piraten mache. Ja, und die Leute, die diese Aktion initial mal ins Leben gerufen haben oder sich ausgedacht haben, die sagen natürlich genau dasselbe. Die allermeisten Leute sind an diesem Samstag noch in der Stadt. Gott weiß warum, ne? Gott weiß warum, haha. Und diese Chance soll genutzt werden. Also da stehen jetzt natürlich eigenen Interessen dem gegenüber. Ja, natürlich, alles für den Club, aber auch nur begrenzt, sorry. Das hast du jetzt falsch aufgefasst, Maja. Geht's vielleicht ein ganz kleines bisschen weniger patzig? Das finde ich jetzt, den Ton finde ich unangemessen. Wir diskutieren hier nur. Leute. Also ich persönlich finde die Idee dieser Aktion ist mir schwierig vor, wirklich ganz kurz vor Weihnachten so weit, dass das auch wirklich irgendwie wäre mir wirklich nicht klar, ob man da was machen soll oder wie, ob das irgendwie noch geahnt werden kann. Weil eine gewisse Vorbereitung wirst du für sowas ja schon brauchen. Und dann würde ich es wirklich einfach mal klären im Landesvorstand und dann vielleicht wirklich mal über die Liste fragen oder den Leuten Bescheid geben, ob sie was machen wollen oder was sie machen wollen. Und da könnten wir ja dann gucken, dass wir das dann irgendwie öffentlichkeitswirksam bewerben. Ja, genau so. Also ich kann jetzt mal so eine Situation in den Raum stellen, so eine Idee. Man legt 5 Strohballen in die Fußgängerzone, setzt sich darauf, macht noch irgendwie ein bisschen was anderes. Thema Weihnachten halt gerecht zu werden, liest vor und die Leute, die an allen möglichen weihnachtlichen Ständen vorbeikommen, werden dann auch gucken, wie, was machen die Piraten denn da? Dann kriegst du sie vielleicht ins Gespräch, denn das ist ja die eigentliche Absicht. Weihnachten statt Angst, also über die aktuelle Situation und die Offenheit der Leute für das Thema Weihnachten, die Leute ins Gespräch zu kriegen. Also eigentlich war das ja mal anders gedacht. Ursprünglich war dieses Ding so, dass man praktisch die Einheitlichkeit damit thematisiert. Weil schließlich ist auch der Nikolaus ein Einwanderer aus Smyrna, aus der Türkei, mit einem Mann mit Bart, der mit großen Paketen durch die Fußgängerzone läuft. Und dann irgendwie praktisch, aber da steht dafür was Gutes und woanders wird man dann irgendwie gegen die Islamisten. Das war so die ursprüngliche Idee von Weihnachten statt Angst. Das hat in Frankfurt immer gut funktioniert, aber man muss auch sagen, wir haben in Frankfurt auch eine andere Situation von einer Fußgängerzone. Ich wüsste ich jetzt auch momentan machen könnte, weil bei uns hier in Düsseldorf ist das Ganze, es ist die Fußgängerzone allein so voll, dass ich mir jetzt keinen sinnvollen Stand, der das nicht den kompletten Platz blockiert, noch vorstellen könnte. Aber also es war eigentlich weniger, dass man irgendwo was vorliest. Das kann man natürlich dann auch irgendwie variieren, aber ursprünglich war es eine ganz andere Idee. Es ist auch ein bisschen schwierig, mit dem Motto umzugehen. Wie Kapp jetzt gerade schon sagte, ursprünglich war es ja gegen dieses Terroristenfeindbild und als das, ich weiß nicht, ob es aber das erste Jahr der Aktion war, aber damals war das sehr viel mehr in den Medien, dass alle, die irgendwie für Islamisten oder Muslime gehalten wurden, umgehen und kontrolliert werden. Jetzt ist, jetzt könnte man sagen, ist auch wieder aktuell wegen ISIS oder so, aber das ist dann schon wieder eine andere Kiste. Und wenn man generell dann irgendwie mit Überwachung kommt, ist Weihnachten statt Angst wieder ein komisches Motto, weil vor Überwachung dürfen sie ja ruhig ein bisschen Angst haben, halt nur nicht vor den Muslimen mit Bart. Und wie kriegt man das jetzt irgendwie wieder hin? Also wisst ihr, was ich meine? Wir sind, glaube ich, nicht mehr so nah an dem Thema wie damals, als dass das so selbsterklärend über die Bühne geht. Also da müsste dann noch mehr Erklärwerkzeug rein. Das meinte ich mit, die Leute dann ins Gespräch bekommen. Aber um das jetzt mal abzugeben, wir sollten das für Donnerstag nochmal auf die Agenda nehmen. Vako, ich würde dich darum bitten. Und dann machen wir dort weiter. Und wenn sich daraus in NRW was entwickelt, dann wird die AGA das begleiten. Also es ist natürlich sehr knapp. Wir können ja dazu aufrufen, zu berichten, ob irgendwer was macht. Und wenn ja, dann berichten wir was drüber. Und wenn nicht, sind wir ja sowieso eigentlich hier nicht der Eventplanerkreis. Ja, dann würde ich vorschlagen, verschieben wir das Thema nochmal auf Donnerstag in die LAFO-Sitzung und schauen mal, was dabei rauskommt. Okay, Presse RT, da war jetzt, ich habe heute Morgen nochmal reingeguckt, nichts Spannendes drin im Request-Tracker. Social Media, da hat das von dir, Kiko, bitte mehr proaktiv an Bundes-SOME schicken. Jupp. Du hattest das, glaube ich, auch schon mal über die Liste geschickt, ne? Jupp, weil es wichtig ist, ich meine zum Beispiel der schöne Text von der Frau Mayer, sowas, wir freuen uns immer, wenn wir irgendwas Gutes in Bundes-Facebook auch posten können. Ich glaube, auf Landes-Facebook war das jetzt gar nicht, ne? Nee, das habe ich nicht mehr geschafft. Geh mal eben dazwischen, ich muss weg. Ich weiß nicht, wann ich wieder da bin. Kinder machen Alarm. Jo. Weil ja hier auch Leute zuhören, die jetzt nicht unbedingt Mitglied der AGÖA sind. Also es geht darum, dass Bundes-Facebook-Seite immer froh ist, wenn es irgendwas Gutes gibt, was man da verbreiten kann. Wie wendet man sich und an wen wendet man sich dann am besten? Entweder an den Sascha, also an @desur. Es gibt auch einen Account, also einen Mail-Account, den suche ich euch noch raus. Oder schickt es an mich. Okay, den Mail-Account... Oder per Facebook oder Twitter DM an die Hauptaccounts geht auch. Genau. Also an mich könnt ihr es auch schicken. Ich betreue zumindest den Facebook-Account vom Bund. Nicht an Paki schicken, der hat zu viel. Würde ich auch sagen. Ja, stimmt so. Das ist richtig. Ja, also ich muss leite das dann weiter. Ja, du bist überstimmt, hast es nicht gemerkt. Für dich ist dann nochmal irgendwo wieder was dran denken, das musst du jetzt weiterleiten. Und wenn es an Deso oder mich geht, dann ist es halt gleich dann. Und das ist halt, ich habe halt momentan die Aufgabe und nicht noch einen ganzen Landesvorstand, also Verband. Insofern passt es. Ist ein bisschen weniger Arbeit für mich. Das ist gut zu wissen, das sollten wir verbreiten. Also das bist mit zuständig, bitte. Ja. Ist der Schnappi noch da? Nein. Scheiße. Okay, haben wir noch was zu Social Media? Sonst würde ich weitermachen. Webseite NRW, da hat der Paki eingetragen. Spendenaktion vom Bund wird per Banner beworben. Ja, der Bernd Schreiner rief mich heute Abend an, ob die kreativen NRW irgendwie noch Kapazitäten frei hätten, für die Spendenaktion vom Bund Banner zu entwerfen. Jetzt habe ich mal Artgerecht und Gaga angeschrieben. Gaga hat schon geantwortet, sie kann nicht. Da der Artgerecht nicht antwortet, denke ich mal... bleibt das jetzt an mir hängen. Michamo kann auch nicht und ich habe im Moment keinen anderen Designer so auf Zuruf, der irgendwas macht. Ich bin jetzt hier so in so einem Pad drin, wo die schon Formate formuliert, also Formate genannt haben, die sie brauchen und Texte und Kram. Und dann gucke ich, dass ich nachher noch irgendwie und irgendwas schicke. Bis wann brauchst du das denn? Bis Freitag. Dann setz doch das Pad da einfach mal rein und ich frage meine Frau, ob ihr was einfällt. Es ist nur leider nicht so ganz durchsichtig, was sie da wollen. Also es geht letztendlich darum, irgendwie jetzt quick and dirty und nicht besonders super schön. Donnerstagabend sehe ich jetzt gerade, steht da. Also übermorgen. Und es geht halt darum, Banner zu basteln, die auf einen Spendenartikel und die Spendenseite, die Aktion, diese ganze Spendenaktion halt verlinkt. Also dieses Pad beschreibt im Prinzip alles, was damit dazu zu tun hat. Und die Banner-Geschichte kommt irgendwo ab Zeile 176. Also das sind bisher okay. Nur die Formaten. Wir müssen halt noch gucken, dass wir da irgendwie coole Sprüche oder sowas haben und Motive. Und die wollen alle Formate? Nee, ich lösche da jetzt gleich raus. Aber selbst wenn, also das in verschiedene Formate zu packen, das ist schnell gemacht, wenn du erstmal ein Motiv und einen Text hast. Alles klar. Jo, das gehört auch eigentlich nicht zur Webseite, sondern zu Kreative. Ja, jetzt haben wir es aber im Audio. Vielleicht findet sich ja noch jemand Kreatives, der mitmachen möchte. Gut, Krähennest, habe ich nur die zwei Sachen verlinkt, die gelaufen sind. Bufo-Sitzung und Bufo-Sprechstunde. An der Stelle möchte ich euch so als AGÖA, aber auch alle, die hier zuhören, nochmal bitten, ruhig ans Krähennest, an die Mailingliste, da kann man schreiben, da muss man sich nicht vorher großartig anmelden, zu posten, wenn ihr eine Idee habt, was man verpodcasten könnte. Also wir sind zwar sehr unterbesetzt, aber wenn jemand sagt, hey, mach doch mal, dann machen wir auch ganz gerne. Es fehlt uns nur so momentan so der innere Antrieb, selber daran zu denken, man müsste mal wieder was machen. Aber wenn ihr eine Idee habt, immer gerne her damit. Ganz kurz bitte. Hin, aber wir haben nächstes Jahr ja auch die Wahl in Bremen und die sind gerade dabei, sich zu sortieren dafür. Vielleicht wäre es ja dann auch ganz interessant, von den Leuten ein paar zu interviewen oder so, wie du das auch mit den Hamburgern gemacht hast. Ja, mache ich gerne. Nur es ist halt, wie gesagt, das läuft so ein bisschen nebenbei und ich bin total froh, wenn mich dann irgendjemand darauf anspricht. Und am besten noch irgendwie, dass so ein bisschen Termin nicht organisiert, aber zumindest mal so die Initialzündung macht und einen Ansprechpartner nennt, dass ich mich dann darum kümmere. Weil so von selber komme ich einfach auch nicht drauf, weil das läuft auch bei mir momentan so ein bisschen unter ferner Liefen. Und außer mir und Bernd ist da jetzt momentan auch niemand, der noch was machen könnte. Und Bernd fällt ja auch aus. Also ja. Ich besorge dir die Kontakte dazu. Das ist cool, dann kümmere ich mich auch. Jetzt kein direkter Arbeitsauftrag für uns hier, aber kurz zu den Bufo-Sitzungen bzw. eher den Sprechstunden. Wir werden im Moment ein bisschen spannender. Also es sind auch andere Bufo-Mitglieder da, sodass man Fragen auch mal an die richten kann. Und da jetzt recht wenig kam an Inquisitionen die letzten Male so, wurden auch Sachthemen angesprochen und das soll wohl auch so ein bisschen fortgesetzt werden, also dass man in den Sprechstunden dann über ein Thema ein bisschen ausführlicher sich mit denen unterhalten kann. Nächstes Mal dann glaube ich auch direkt, was wollen wir auf dem nächsten Parteitag eigentlich angehen. Ja, und gestern ging es um Bio, da ist auch sehr viel Informatives gelaufen, was man sich dann im Audio nochmal anhören kann. Okay, dann haben wir hier noch The Never Ending Story Newsletter. Soll ich direkt weitermachen? Besser wär's. Ja, dann sind wir beim Wahlkampfheft für Kompass, das ist weiter in Arbeit. Wir bekommen Donnerstag, Freitag die überarbeiteten Kandidaten-Rohtexte. Die Originaltexte waren alle viel zu kurz und zu viel. Ich habe da und dort am Infostand gestanden. Also nichts, was den Wähler jetzt wirklich interessiert. Und wir haben darum gebeten, dass die das ändern in Dinge wie, wer sind sie, was machen sie beruflich, was sind ihre politischen Ziele und was wollen sie in der Partei für ihn umsetzen. Das ist uns zugesagt worden, dass wir den Großteil davon am Freitag bekommen. Und das werden wir dann umarbeiten, wie mit den Texten, die wir letztens für die eigentlichen Programmpunkte gemacht haben. Und ja, muss man sehen, wie schnell wir damit sind. Das ist also weiter in Arbeit. Es ist immer noch nicht ganz klar, ob wir letztendlich das Layout machen oder die Hamburger ihr Kaperbrief-Layout dafür nehmen. Ich habe am Samstag eine lange Telefonkonferenz gehabt mit dem stellvertretenden Landesvorsitzenden und mit Michael Renner von der Flaschenpost. Die werden Teile des Befüllens der Website übernehmen. Die haben ihre Hilfe damit angeboten und das ist eigentlich sehr gut, dass da noch ein Team reingeht, weil die Hamburger dann im Augenblick jede Hilfe gebrauchen können. Dann haben wir das Sonderheft Geheimdienste, das ist weiter im Layout, es ist noch nicht fertig. Je nachdem, wie sich das mit Hamburg immer gestaltet, schieben wir das auf den Tick. Gibt's Fragen dazu? Okay, dann haben wir den Punkt Kreative, den haben wir gerade schon besprochen, Spendenaktion, Bund und so weiter und so fort. Und dann haben wir nix und Termine, Aktionen. Da steht der 8.12. drin, die angekündigte Pegida-Demo. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Am nächsten, ich habe es einfach nur mal reingeschrieben, am 11.12. ist Innenministerkonferenz in NRW, wird ausgetragen in Köln hauptsächlich und Bonn ist, glaube ich, auch noch was. Ja, könnte auch interessant werden, falls sich da irgendwer berufen fühlt, aber jetzt keine so direkte Aufforderung. Gut, und ich hatte reingeschrieben, das passte ja jetzt irgendwie fast aufs Auge mit Mayas Blogbeitrag, weil am 1. Januar 2015 gibt es einen Jahrestag, 10 Jahre Hartz IV. Und ich fände es eigentlich nicht verkehrt, wenn wir in Folge dessen, was Maya jetzt gemacht hat, vielleicht noch so 2-3 Geschichten bis zum 1.1. hinkriegen würden unter diesem Motto 10 Jahre Hartz IV. Soll ich? Ich habe schon mal Hartz IV empfangen. Ja, cool. Und ich habe schon mal heulend über so einem Antrag gesessen. Das war toll. So, und ich kenne nämlich zum Beispiel auch jemanden aus unserer Partei, der arge Schwierigkeiten hat und da sogar sich schon einen Anwalt konsultiert hat, und weil das alles wirklich ziemlich dramatisch abläuft. Und vielleicht gibt es mehr so Leute, die gerne mal einfach so ihr Leid klagen wollen, wie beschissen das eigentlich ist, wenn man nicht nur, weil man es beziehen muss, sondern auch was diese ganzen bürokratischen Geschichten angeht. Also ich fand das immer sehr interessant, wenn ich da was drüber gelesen habe. Ich bin da so total außen vor und hatte damit nie was zu tun. Aber das ist Gängelung und es wird vertagt, es wird nicht geantwortet den Leuten, es werden irgendwelche Steine in den Weg geschmissen, das ist schon alles sehr, sehr bitter. Da kann man ja prima Dinge miteinander verbinden. Da kann man ja eine persönliche Geschichte draus machen, im Prinzip was mit Emotionen. Und man kann natürlich sachliche Informationen reinpacken. Und was ich an der Sache gut finde, ist, 10 Jahre Hartz IV heißt, das waren die Sozialdemokraten Jahren, der Herr Schröder, da kann man natürlich auch denen wiederum einen mit reindrehen. Und was ich ganz wichtig fände, dass man mal den Menschen, der dieses Mensch für Mensch macht, der da wirklich sich aufopfert und immer mitläuft und ganz viel hilft, der ja auch Pirat ist, dass wir den vielleicht auch mal würdigen und dem vielleicht mal Raum geben, seine Sicht der Dinge darzustellen. Ich denke einfach mal, so als Dankeschön und Anerkennung von dem, was der tut, wäre das einfach klasse, dass wir das einfach auch mal bisschen verbreiten. Das finde ich auch eine tolle Idee, weil ich bin ja nur ganz selten mal auf Twitter, aber den sehe ich dann auch ab und zu mal. Und ich finde das auch ganz toll, für was der sich da alles einsetzt. Vielleicht können wir das ja mal so ein bisschen brainstormen. Also ich finde das durchaus, ich bin jetzt mal geschmacklos, ja, aber in dieser besinnlichen Weihnachtszeit fände ich durchaus mal so ein paar persönliche Statements bezüglich Hartz IV und wie es die Leute gängelt, echt angebracht. Ja, cool. weil zwar in einem Amt arbeitet oder so und alles vom Works ist, dann wohl eher anonym, aber dann hätten wir einen Betroffenen, einen, der das handeln muss und dann eben die, die versuchen, die Folgen aufzufangen und dazu helfen. Ja, die Bugschafter schreibt auch gerade der Korax im Mumble-Chat, wäre vielleicht eine Sache, weil die ja oft da als Anwältin mit zu tun hatten. Wie gesagt, für die Emotionen, also ich kann da gut was zu schreiben, wenn ihr wollt. Also ich, wie gesagt, ich habe so mit, wie alt war ich? 19, 20? Musste ich mal so ein Ding das erste Mal ausfüllen, das war toll. Finde ich toll, wenn du das irgendwie, wenn du deine Erfahrungen da auch, weil ich glaube, da werden sich nicht so viele trauen und es wird eine große Scham geben. Also ich finde es großartig, wenn wir da jemanden Kompetenten hätten. Ja, ich habe zweimal ein Hartz IV beantragt, also das ist ja auch kein Geheimnis, aber ja, kann ich machen. Also ich würde dann gerne sowas Politisches übernehmen, SPD hauen finde ich gut. Und ich würde gerne diese Leute, also gerne auch Schafter, Bo und alle möglichen Leute, weil ich sehe das jetzt irgendwie nicht als völlig unanständig, also wenn man für solche Hilfe auch noch ein bisschen Geld kassiert. Ich glaube allerdings, also so wie der drauf ist, irgendwie kann das nicht sehr viel sein. Also reich wird der Mensch damit nicht. Insofern. Ja, weil da gibt es ja auch noch verschiedene Leute irgendwie, die da verschiedene Vereine haben und sich eben ihren zwei. Genau. Da müssen wir auch mal die Bugschafter arbeitet ja mit dem einen Verein zusammen, aber das ist jetzt nicht der Verein von dem Weiher. Also das ist ja irgendwie noch so, die haben sich wie auch immer. Genau, nur weil das hier gerade durch Chat und Audio ein bisschen gemixt ist, wollte ich das auch nochmal ergänzen. Die Bugschafter nimmt da kein Geld für, die macht da ja die Rechtsberatung. Das wie gesagt, da sind auch zwei verschiedene Vereine. Genau, die Mitläufer und Mensch ist Mensch. Was ja nicht schadet, wenn man da Sachen auflistet, oder? Gibt es da irgendwelche ganz gigantischen Gründe, die da dagegen sprechen? Also die stehen da jetzt mal alle drin. Das Einzige, dass man bei den, dass man da nochmal guckt, wer da jetzt arg mit wem verkracht ist, weil sich in der letzten Auseinandersetzung, egal von welcher Seite das jetzt kam, wohl dann irgendwie die Mitläufer von einzelnen privaten Vereinen dann fühlten und glaubten, dass die da keine Kompetenzen hatten und die anderen glaubten es von den anderen nicht oder so, dass man sich da nicht so zwischen die schätzt, aber das kriegt man dann, glaube ich, auch leicht gecheckt. Das ist ja mir völlig wurscht, wer mit der wem nicht mehr spricht. Also wenn wir jetzt das auch noch berücksichtigen müssten bei uns in der Partei, wer mit wem gerade verkracht ist, dann hätten wir echt ein Problem. Nee, nur weil diese Mitläufergeschichte überregional ist und die sich da nicht einig sind, wer jetzt für den Verein spricht oder nicht. Korok schreibt doch gerade, dass da noch was als Marke eingetragen wurde, werden sollte und so. Also einfach ein Auge drauf haben, noch irgendwas ist, dass man da niemanden anpisst, der da vielleicht auch noch außerhalb involviert ist. Aber über die Aktionen, die die Leute machen, kann man ja auf jeden Fall berichten. Muss dann halt nur gucken, ob das richtig ist, bei denen dann das Label zu benutzen oder halt nicht. Wie wäre denn der beste Weg, solche Menschen oder Organisationen oder Vereine, die man ja vielleicht über Social Media schon kennt, anzusprechen, uns vielleicht da irgendwie mal was zu liefern? Also könnte man dem jetzt zum Beispiel über Twitter oder Facebook sagen, ja, schickt uns eure Eindrücke über und dann hier unsere Request-Tracker-Adresse schicken mit dem Hinweis, dass alles, wenn gewünscht, anonym veröffentlicht wird? Oder ja, wie geht man jetzt vor, wenn man von Menschen und Betroffenen vor allen Dingen vielleicht einfach mal eine Information haben möchte? Ich würde anfragen über Twitter. Also als allererstes. Mal also auch völlig, also erstmal völlig neutral und erst sagen 10 Jahre Hartz IV. Also ich würde erstmal die ganzen Leute, die ich kenne, von denen ich weiß, dass sie was machen, anschreiben per DM. Dann würde ich mal über Follower Power und Retweet und so weiter mal fragen, hat eigentlich schon jemand Erfahrungen gemacht und hat vielleicht Lust, uns da Auskunft zu erteilen, es wird das und das damit passieren. Und das kann man dann alles über DM machen und telefonieren und dann geht's weiter. Aber das wären meine so ersten Ansprechpartner, auch im Hartz-IV-Forum von Facebook mal nachfragen, ob sich da jemand bereit erklärt. Ja, also diese Wege würde ich gehen. Wäre das der richtige Weg für ein Statement, dann unsere Request-Tracker-Adresse zu nennen? Da ist es dann, glaube ich, wieder ein bisschen komplizierter. Unser Datenschutzbeauftragte ist ja gerade in Urlaub. Aber dass da auch klar wird, wer da dann alles Zugriff drauf hat, also dass das schon dann mehrere Leute sehen können, falls da jetzt jemand mit seiner klaren Namensadresse hinschreibt und sein Leben ausbreitet. Also das müsste man in dem Aufruf dann auf jeden Fall zumindest deutlich machen, denke ich. Okay. Ach so, und wir sollten, wenn wir Erfahrungen einwerben oder Feedback oder so, sollten wir vielleicht auch irgendwie ein bisschen schon darauf vorbereiten, dass wir nicht alles ungefiltert auf die Seite kippen. Müssen ja auch gucken, was für eine Form von Eingaben wir dann kriegen, also ob wir das tatsächlich alles so dann übernehmen können. Okay, noch Meinungen zum Thema? Dann haben wir als letzten Punkt unter Termine Aktionen den 17.01. Auszählung des ersten Basisentscheids. Da gibt es eine Ausschreibung vom BUFO. Der erste Bio wird ja postalisch erfolgen und dafür sucht der BUFO also einen Auszählungsort im ganzen Bundesgebiet. Und da gibt es auch einen Link, den können wir gleich noch irgendwo ergänzen mit den ganzen Bedingungen, die da gestellt werden. Es soll natürlich möglichst kostengünstig sein, es sollte WLAN geben, es müssen Räumlichkeiten geschaffen werden für die Auszähler, die da irgendwie so zwischen 12 und 20 liegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die müssen ja dann auch irgendwo anreisen. Ich weiß, hat gerade noch mal jemand den Link zu der Ausschreibung? Ansonsten hatte Captain Leto das reingeschrieben. Magst du noch was zu sagen? Ja, das war ganz oben in meinem Mailpostfach gelandet. Ich kann gleich nochmal die Webseiten eintragen, wo das, denke ich, dann auch vermerkt ist. Ist jetzt nicht direkt das Thema, aber falls das bei uns in NRW landen würde, wäre es ja ganz nett, da eventuell was zu machen. Ansonsten, falls sich jemand berufen fühlt, da einen Erklärbeartikel oder so zu schreiben, freut sich bestimmt auch der Bund. Aber hier jetzt nur die Intention, falls sich jemand aus NRW bewirbt, ich glaube, ein paar überlegen das, und das dann hier landet, dann könnte man das ja auch nochmal nett hervorheben. Gibt ja vielleicht sogar ein bisschen Presseaufmerksamkeit, wenn es hier in NRW dann Beteiligungsexperiment der Piraten zu besichtigen gibt. Ja, durchaus. Also wenn das in NRW ist, denke ich, sollte man das durchaus nochmal wirklich über alle Kanäle schicken. Und ich denke mir dann auch, dass tatsächlich wirklich Presse mal gucken kommt, wie machen das denn die Piraten jetzt überhaupt? Eine kleine Erinnerung. Wir haben vom ersten BPT in Bochum, ihr erinnert euch an die Sache mit dem Hausmeister, noch einen Tag im Jahrhunderthaus in Bochum offen. Die Halle nein. Dafür... Was? Nein. Wie nein? Ich habe schon mit dem... Düngel. Nee. Ich habe zum Thema diesem Termin habe ich letztens halt versucht zu bekommen und der Gutschein ist wohl verfallen. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Weitermachen. Danke. Dann haben wir unter Sonstiges das, was wir... Maya? Für uns siehst du aus, als wolltest du reden, aber wir hören dich nicht, Maya. Egal. Das ist egal, haben wir gehört. Ja. Ja, irgendwie der Stecker, aber ist egal. Du wolltest nichts sagen jetzt noch zu dem Thema? War nur Getrolle. Ach du Troll, du. Dann mache ich weiter mit Sonstigem. Da steht jetzt erstmal das, was wir am Anfang der Sitzung verschoben haben. Und das war das, was der Mitkrieger uns reingepostet hat. Ganz aktuell ging da einiges über Twitter. Magst du dazu was sagen? Ja, also die... sorry. Einen ganz kleinen Moment. Jupp. Stille schneiden wir raus. Okay. Ich glaube, die Kiko hat das eben ganz kurz zusammengefasst. Ich weiß nicht, das war noch vor der Sitzung. Insofern wäre es vielleicht schön, wenn sie die Einleitung nochmal kurz bringen würde. Soll ich nochmal? Okay. Also, Fakt ist folgender. Es gab gestern einen Tweet von Herrn Schmidtlepp, der sagte, eine von der NSD oder irgendwie, also ein Nazi sei adipös. Darauf erhob sich ein Shitstorm, dass also adipös doch keine Beleidigung ist, egal gegen wen sie gewandt wäre. Darauf hat eben Daniel Schwert einen Tweet abgesetzt, der sagt, er würde es einen Nazi, sogar Judenschwein nennen, wenn es ihn trifft. Und das gab einen noch größeren Shitstorm. Und daraufhin hat Daniel Schwert erstmal seinen Account für 12 Stunden stillgelegt, heute wieder reaktiviert mit einem nachgeschobenen Blogpost, in dem er sich rechtfertigt, warum er das gemacht hat, warum er so denkt, dass man das sagen darf. Und es hat jetzt also mittlerweile hat die Bild-Zeitung, Huffington Post und so weiter auch mitbekommen. Und das ist der Stand, auf dem wir jetzt gerade stehen. Genau, also dazu sind ein paar Links auch, glaube ich, jetzt schon im Chat. Meine Meinung dazu, also ich halte jetzt die Aussage für die politische Wahrnehmung der Piraten für desaströs. Ja, also als egoistischer Alleingang wäre das vielleicht eine unkluge oder spontane Überreaktion auf Twitter. Aber das Verhalten sieht ja eher geplant aus. Also gestern Abend ein Tweet und dann, wie von NetNerd selbst geschrieben, bewusst auf die Spitze treiben wollte er es. Dann war er den Tag unerreichbar und die eigene Fraktion im Stich gelassen. Dann am Abend irgendwie der Blogpost jetzt mit Opferrolle rückwärts. Also eine ehrlich bereute, überhastete Entgleisung scheint mir das nicht. Das wirkt also eher wie ein taktischer Zug, vielleicht schon gegen die eigene Partei. Und der Landesverband und die Fraktionen müssen sich, glaube ich, überlegen, wie die Piraten in Zukunft auch vor Schäden so aus eigener Reihe bewahrt werden können. Ob wir da jetzt hier heute Abend was für finden, glaube ich nicht, aber trotzdem sollte es angesprochen sein und gegebenenfalls auch ein Statement darauf folgen oder zumindest angesprochen sein, warum man irgendwie ein Statement macht oder nicht. Das sollte natürlich dann auf jeden Fall, wenn vom Landesvorstand angestoßen sein, dass wir dann halt gerne mit dran arbeiten an der Art und Weise, wie wir das veröffentlichen können. Aber das sehe ich da schon in, wenn dann in der politischen Verantwortung des Landesvorstands. Ich sehe es erstmal in der Verantwortung der Fraktion. Ja, das würde ich eigentlich genauso sehen. Wir haben ziemlich viele Gäste mittlerweile im Mumble-Chat. Aber auch schon gut eine Stunde Sitzung. Ich würde sagen, wir können jetzt gerne mal irgendwie so ein bisschen darüber frei diskutieren. Ich würde mir auch das Recht vorbehalten, die Diskussion dann an irgendeinem Punkt abzubrechen, weil sie vielleicht nicht unbedingt in die AGÖA gehört. Nichtsdestotrotz wollten wir das natürlich hier heute Abend thematisieren. Also wer da was zu sagen möchte, der spreche jetzt. Ich würde gerne mal als PR-Mensch was dazu sagen. Es ist sicherlich, also proaktiv ist es sicherlich das Dümmste, was wir machen können, eine Pressemitteilung dazu rauszugeben. Völlig klar. Allerdings sollten wir ganz, ganz dringend, und zwar am besten heute Abend noch, eine Stellungnahme vorbereiten, die wir raussenden an alle Pressevertreter, die uns anfragen. Also dem Tenor nach, in der Piratenpartei hat rassistische Hetze keinen Platz. Wir können uns, wie es auch schon die Fraktion gesagt hat, keinen Zusammenhang vorstellen, in dem diese Art und Weise, also diese Art Beleidigung gerechtfertigt ist. Und möchten also ganz klipp und klar sagen, das ist definitiv nicht die Gesamtmeinung der Partei und das geht auch so nicht. Das sollten wir vorbereitet da liegen haben, dass wir das raussenden können an jeden, der da was von uns wissen will. Und das auch als Gesprächsleitfaden an alle Leute rausgeben, die mit der Öffentlichkeit befasst sind, das dann aber auch mit dem Pressesprecher der Fraktion morgen im Ingo absprechen. Wäre mein Vorschlag und den können wir es gerne diskutieren. Also rausgeben an alle, die mit Presse zu tun haben, finde ich unnötig. Ich finde, dass KV-Leute und so generell bei solchen Themen immer wieder direkt an die Quelle verweisen sollten, also an die Fraktion oder an den Landesverband dann, je nachdem. Ich denke, dass der LAFO auf jeden Fall, hoffe ich zumindest auch, dabei ist, da von NetNerd selber nochmal eine Stellungnahme sich abzuholen und ansonsten ist es, wie es jetzt auch schon bei euch beiden anklang, eigentlich eine ziemlich klare Sache. Das war verdammt unnötig und ist verdammt unschön, auch jetzt gerade der Blogpost. Und da muss der Landesverband sich jetzt nicht irgendwie biegen, um da sich nett zu positionieren, sondern das ist eigentlich schon ziemlich unten durch. wie die sonst. Ich komme überhaupt nicht hinterher, ich muss den erstmal lesen. Die haben sich nicht ziemlich auf den Punkt gebracht. Nicht, braucht man mein Wort nicht mehr schreiben, einfach nur ein kleines Zitat. Eine kleine Frage, habt ihr die Bundesebene schon informiert, dass da jetzt etwas in NRW ist, was im Zweifelsfall auf die Bundesebene auch zurückfallen könnte? Also es gab schon Tweets dazu vom Bundesvorsitzenden selber, der ist sicherlich da informiert. Ich habe es auf jeden Fall mit Sascha, also mit dem DSU und so weiter abgesprochen und Monopol. Also da habe ich die habe ich gleich frühzeitig informiert, sobald das Ding hochpoppte. Es wäre gut, wenn eine Mail an Anita gehen würde. Ich habe jetzt gerade erst das Statement von der Fraktion gesehen. Also die, die da noch näher dran sind, machen es ja sogar auch so. Da sind in der gleichen Lage, dass sie da noch keinen näheren Einblick haben und noch auf eine Stellungnahme von Daniel warten. Und ich finde, da ist es auch für uns dann legitim, reaktiv vorzugehen und jetzt zu gucken, was an Anfragen kommt. Die Stellungnahme von Daniel gibt es schon. Er hat selber einen Blogpost verfasst und den ich persönlich als eine Frechheit empfinde. Ja, ich meinte jetzt auf Kontaktversuche von Fraktionen oder LAFO. Ja, den Blogpost, den finde ich auch nicht tolerabel. Auch dieses Spielen mit politisch inkorrekt, politisch korrekt, also das ist absolut nichts, was man irgendwie unterstützen sollte. Wir haben eine ganz klare Ausrichtung. Weder das Aussehen, noch die Religionszugehörigkeit, noch das Liebesleben, noch sonst irgendwas darf je irgendwie ein Gegenstand von einer Beleidigung sein. Punkt. Und das kannst du nicht irgendwie ironisch, also wenn man die Leute beleidigt, die darf man beleidigen. Es geht nicht, weil du mit so einer Sache jeden beleidigst, der eine bestimmte Rasse, Religion, Körpergröße, Körperform oder sonst irgendwas hat. Und nicht die Nazis. Mir ist auch scheißegal, ob man irgendeinen Nazi überhaupt beleidigen soll, weil mit den Leuten, die sollst du aufhalten, aber die soll ich jetzt nicht in ihren Gefühlen verletzen. Und ich bin total entsetzt, dass man sowas nochmal erklären muss. Also geht gar nicht. Dazu nochmal als Anmerkung, dass man den Rassebegriff gar nicht verwenden sollte, beziehungsweise die Kategorisierung. Ich habe den nicht angefangen. Also das war, weißt du, sowas wie adipös oder sonst irgendwas, ist einfach scheiße. Und Judenschwein ist, ich weiß wirklich echt nicht mehr, wo ich aufhören und anfangen soll, sorry. Ja, ich kann das ja auch mal sagen. Ich habe die Information bekommen, dass der Zentralrat informiert worden ist über diesen Vorfall. Das heißt jetzt genau was? Ja, dass der sich mit diesem Fall eventuell beschäftigen wird. Dass da wahrscheinlich auch dann nochmal Öffentlichkeit entsteht, im Sinne von, das finden wir natürlich auch scheiße und wie konnte der Herr Piraten-MDL? Josie, kannst du uns da ein bisschen auf dem Laufenden halten irgendwie? Ja, sobald ich Informationen kriege, ja. Ich fände dann auch toll, wenn irgendeiner von uns, vielleicht der Masch, ich weiß nicht, der ist glaube ich nicht wieder da, oder der Paki, das auch nochmal intensiv mit der Fraktion bespricht, dass wir uns da vielleicht gemeinsam aufeinander matchen mit den Statements, dass man die miteinander abstimmt oder so. Also wenn dann da was kommt, wäre es natürlich schön, dass das auch irgendwie zusammenpasst und dass wir das dann auch relativ zeitgleich machen. Der Masch ist wieder da und ich werde mich morgen mit der Fraktion und mit wem auch immer, vermutlich mit Grumpy, ins Benehmen setzen. Ja, danke. Das wäre super, weil ich muss morgen arbeiten. Ja, ich war jetzt gerade noch mit einem anderen Blogpost beschäftigt, der ist jetzt aber fertig. Ich lese mir das mal in Ruhe durch, bevor ich mich da jetzt irgendwie zu äußere. Das mache ich eigentlich nie, dass ich da ungelesen irgendwie meinen Kommentar zu abgebe. Ja, aber ich finde das, was der Masch gesagt hat, schon ganz gut. Wenn er das mit der Fraktion da irgendwie so ein bisschen mit dem Grumpy bespricht, dann wissen wir ja mehr und dann kann man auch gucken, wie wir darauf reagieren. Ich war heute im Landtag und ich bin der festen Überzeugung, nach dem, was ich heute davon mitbekommen habe, dass da morgen schon, wie soll ich es ausdrücken? Bis morgen wird da irgendwie schon was nicht passiert sein, aber wird eine Haltung dazu entwickelt worden sein. Ich sag's euch nur, wir brauchen, also morgen wird die Presse anrufen und wir brauchen morgen entweder von der Fraktion oder vom LAFO zumindest ein passives Statement. Ja, also wie gesagt, ich werde das morgen noch telefonisch nachmachen, was ich jetzt schon per E-Mail mit dem Grumpy angefangen habe und Paki, wenn du da nochmal kurz Rücksprache mit mir hältst, bevor du das vielleicht schickst oder ich rufe dich an. Ja, lass uns doch morgen früh mal kurz telefonieren, dann habe ich das auch gelesen und Dann sage ich da meinen Teil zu, das können wir dann uns abstimmen. Okay, machen wir. Das klingt doch nach einer super Lösung. Also ich sehe das ja auch mehr oder weniger als Fraktionsthema. Wenn ihr als LAFO da noch irgendwas, irgendein Statement abgeben müsst, schickt's, macht's ins Pad, schickt's über die Mailingliste. Wir helfen gerne beim Lektorieren oder Verbessern, was auch immer. Ja, aber ich denke, in erster Linie ist das tatsächlich wirklich jetzt Fraktionssache. Ich schaue auch gerne nochmal rüber, wenn es von euch was gibt, also in Richtung Lektorat oder Stolpersteine, was irgendwie, ja. Das ist eine gute Idee, weil man macht halt doch irgendwie dann auch irgendwas falsch und das kannst du, glaube ich, ganz gut, dass man das irgendwie rausbügelt. Okay, sind wir durch mit dem Thema? Oder gibt es noch jemanden, der was sagen möchte? Wunderbar. Dann haben wir hier noch was. Letztes hat, glaube ich, der Paki rein gepostet. Ja, schon fehlt da noch die Überschrift. Was erledigt? Löschen ja, oder was? Nee, ich habe das rauskopiert aus einem Facebook-Post von den Piraten Saarlouis. Das kam mir gerade. Ich bin ja Mitglied in so einer Facebook-Admins-Gruppe und da hatte das der Azrot oder Azrot-Pirat gepostet. Und das gefiel mir so gut, dass ich da direkt das ins Blog gestellt habe. Da ist auch der Link drunter. Da sind also Selbstauskunftsformulare für 1&1, O2, Telekom, Vodafone zum Abschicken, wo die die Daten speichern, was die mit denen machen, an welche Dritte werden die Infos zur Verfügung gestellt und so weiter. Und das kann man halt nachfragen. Ist gesetzlich so festgelegt und finde ich eine gute Sache. Ich habe aber keine Arbeit jetzt für die AGÖA, richtig? Nee, habe ich gerade schon gemacht, ist dann und ist auch schon getwittert und gefacebookt. Ich hab dich lieb. Ha, das können jetzt alle hören im Audio. Dito. Wenn es zu dem Thema noch nichts weiter gibt, gibt's noch was? Ich hätte noch ein anderes Thema. Ja, wir haben auch noch andere Themen, aber ja, komm, sag. Yay. Es geht um die Lichtermeer-Demonstration in Thüringen. Da findet am 4. Dezember eine weitere Demonstration statt, wieder unter Beteiligung von etlichen MDLs der CDU, aber auch von Amts- und Mandatsträgern der NPD mit AfD und sonstigen Leuten, mit denen wir nicht so gerne gesehen wird. Und da haben die Thüringer Piraten eine Gegendemonstration angemeldet. Und wir werden jetzt in Form einer Pressemitteilung auch auf Bundesebene die bewerben und die Forderung stellen, dass sich die CDU davon distanziert, was da gerade in Thüringen passiert. Die Einladung an alle Landesverbände, ebenfalls auf Grundlage der PM, die wir vorbereitet haben, oder frei selbst einen Text zu erstellen und ihre eigene Landes-CDU, beziehungsweise ihr habt ja auch noch zusätzlich eine Fraktion, auch zu einer Distanzierung von dieser gemeinsamen, also von dieser Zusammenarbeit mit NPD, AfD und Freien Kameradschaften in Thüringen, also sich weit zu distanzieren. Also gerade aus NRW gab es ja einige Abgeordnete, die sich zu Hogesa von der CDU sehr deutlich geäußert haben. Wäre vielleicht eine Idee, die dann auch aufzufordern, sich von diesem Lichtermeer mit diesen rechten Gruppen zu distanzieren. Gibt es einen Link zu dieser Gegendemo, wo man sich als Unterstützer anmelden kann? Wir sind gleich dabei, das Facebook-Event zu erstellen. Da sind wir noch nicht fertig. Wir haben jetzt schon ein Bild und sowas. Aber ich habe euch schon mal den Link zu der PM reingestellt und in dem Pad wird dann auch das Facebook-Event verlinkt sein. Nur zur feinen Verständnis, sind es jetzt ganz andere Leute als die, die jetzt am 8.12. den Schmarrn in Düsseldorf planen? Oder haben wir hier unseren eigenen Quatsch, also in der Richtung, dass wir praktisch das irgendwie am besten nicht splitten sollten, sondern irgendwie gegen beide vorgehen? Weiß ich nicht, was ihr in NRW habt. Hier kommen jetzt auch diese Pegida-Leute oder jemand versucht, was in dem Namen zu machen. Wenn das sich um die ähnliche Koalition handelt wie da in Thüringen, dann kann man da ja natürlich gemeinsam draufhauen. Also ich wollte euch nur das Angebot jetzt mal unterbreiten. Gerne weiter rückfahren. Nee, was ist diese unsägliche Koalition in Thüringen? Ist da die AfD bei? Da ist die AfD bei, da ist die NPD da, dabei. Also wenn ihr euch den Facebook-Event, die CDU-nahen Gruppen da gebastelt haben, anschaut, dann sieht man auch schon Anmeldungen von bekannten Neonazis, NPD-Mitgliedern und so weiter und so fort. Im Pad fehlt der Link noch, ist das Absicht oder? Ja, wir wollten halt nicht deren Event bewerben, und zwar unseren eigenen Event wollen wir bewerben, den wir gleich erstellen. Okay. Hier ist der Event, den die gemacht haben, und wenn ihr da aufklickt auf Gäste, da kann man sich die Zusagen anschauen und dann seht ihr schon gleich den ersten, das ist ein NPD-Gesicht. Ja, das packen wir nicht in unser Pad, das haben wir jetzt einfach so mal wahrgenommen. Ja. Ich finde, da kann man ruhig was Eigenes machen, also in dem Sinne die koordinierten Bundessachen dazu unterstützen und das jetzt nicht mit Pegida-Kram verknüpfen, sondern dann nochmal einzeln aufgehen, weil hier sagte PR02 ja gerade, dass es gezielt drauf geht, die CDU jetzt mal so ein bisschen in die Pflicht zu nehmen, sich zu ihren Leuten dazu positionieren. Hier, ich bin gerade auf die Seite gegangen, geht es jetzt ja auch wieder sehr stark gegen die Linke und so. Und die Pegida ist dann ja in der Ausrichtung zwar bei den gleichen Leuten beliebt, denke ich, aber dann nochmal klarer oder ein bisschen anders ausgerichtet halt gegen Islam und so. Ich glaube, das kann man ruhig getrennt angehen. Ja, dann die Frage, eine komplett eigene Meldung oder sollen wir das verquicken, dass wir also Teile der Bundes-PM übernehmen und unseren Landesanteil praktisch mit reinschreiben, mit Laschet und so weiter? Das fände ich ausreichend oder angemessen. Ist ja auch ganz nett, wenn das einheitlich rausgeht. Denny, sagt ihr uns dann Bescheid, wenn ihr soweit seid, dass wir das für uns umbauen könnten? Also wir sind jetzt inzwischen, glaube ich, beim Lektorat angekommen und basteln gleich das Facebook-Event. Und das kommt dann da rein und hoffen dann, dass wir es bis morgen früh rausschicken können. Also ihr könnt da jetzt schon gerne euch Versatzstücke aus den Texten nehmen, nur halt eben nicht vor uns veröffentlichen. Nee, das werden wir auf keinen Fall tun. Das passt aber unglaublich gut, weil wir am 8.12. anscheinend so eine komische rechte Demo in Düsseldorf haben werden. Und vielleicht können wir das wirklich alles zusammen in eine PM, in einen Blogpost packen, in einen Aufruf packen, weil das ist ja jetzt, also das irgendwie anscheinend wird das ja, mein Gott, hat das was mit Weihnachten zu tun? Das ist ja total ätzend. Es gibt ja irgendwie nur noch rechte Geschichten hier in Deutschland. Nee, so ist Deutschland jetzt leider. Mann. Da weiß man ja gar nicht mehr, was man zuerst noch irgendwie gegen Demo technisch mobilisieren soll. Mich hat das gewundert, dass die jetzt tatsächlich in die kalte Jahreszeit auch noch so weit reingehen und noch so viele Leute zusammenkriegen. Aber letztes Jahr waren wir auch noch am 23.12. bei Birgit da in der Nähe, weil die quasi Demo vor ihrer Haustür und noch vor der von Linken oder so veranstaltet haben. Das ist schon pervers. Ja, aber ich glaube, letztes Jahr sprachen wir davon ein paar hundert und jetzt haben wir mittlerweile ein paar tausend. Sehe ich das richtig? Ja. Scheiße. Ja, weil du die ganzen sogenannten oder auch besorgten Bürger mit ISIS haben es geschafft, diese ganzen Trottel auch noch zu mobilisieren, die tatsächlich jetzt Angst haben vor einer islamischen Unterwanderung und die tatsächlich nicht glauben, dass sie jetzt bei einer rechten Demo gerade mitlatschen. Das ist alles ziemlich deprimierend. Ja, es ist vor allem auch verknüpfter. Letztes Jahr hatten wir hier ja viel von Pro-NRW, die gegen die Flüchtlingsheime gegangen sind, Parteiaktion. Dann die Rechte ist, glaube ich, mal aufmarschiert. Aber jetzt ist es halt gegen Salafisten als Aufhänger oder gegen Rot-Rot-Grün, mit denen die DDR zurückkommt. Das ist auch von der Bewerbung her ziviler geworden. Also es traut sich mehr hinzugehen. Habt ihr noch Fragen an mich? Weil sonst würde ich nämlich wieder hochgehen und schauen, dass das Facebook-Event fertig gemacht wird. Ja, lass uns da irgendwie in Kontakt bleiben. Wie gesagt, wir haben da in NRW auch was anstehen und irgendwie kriegen wir es hin. Dann vielen lieben Dank. Wie ihr mich kontaktiert, wisst ihr ja hoffentlich alle. Danke dir fürs Kommen. Jo, kriegen wir hin, Dani. Top. Du müsstest mir nochmal deine Telefonnummer geben. Die habe ich nämlich nicht, weil mein Handy im Arsch war. Ach ja, sag die doch mal gerade laut für die Aufzeichnung. Genau, ruft alle Danny an. Jetzt, zeitgleich. Nein, bitte per DM oder SMS. Meine Nummer ist bei Piraten öffentlich. Die stand auch schon in Kandidatenprofilen, also kein Problem. Jo. Danke dir. So, kurzer Einwurf. Gibt's noch was Wichtiges? Sonst würde ich jetzt mich kurz zum Telefonieren begeben. Ja, was heißt wichtig? Wir sind ja unter Sonstiges und wir haben da noch einen Brief an die Fraktion, den wir irgendwann mal schreiben wollen und Ergebnisse vom Tag der politischen Arbeit, die wir vielleicht nochmal irgendwie verbalisiert irgendwie schicken wollen. Das stimmt. Ja, das ist wichtig. Fuck. Ja. Okay, ich schmeiß mir in meine To-Do-Liste und würde das dann nachher irgendwie nach der Sitzung mal nochmal besprechen wollen. Das muss ja jetzt hier nicht ausgebreitet werden. Das ist ja letztendlich erstmal nur sammeln und gucken, wie wir die Protokollsachen so ein bisschen zusammenfassen. Ich habe da jetzt länger nicht reingeguckt und müsste mir erstmal wieder ein Bild davon machen. Und der Daniel Druin hatte mir auch irgendwie das Pad gegeben. Ja, den kannst du mal für dich arbeiten lassen. Nee, der ist ja jetzt gerade in der Fraktion, aber ist ja kein Problem. Also da sollte man schon irgendwie ein bisschen mehr im Thema sein. Ich weiß nicht, ob der das hinkriegt. Dass er da Protokoll gemacht hat, das war ja schon grandios. Ich glaube, das war das erste Mal überhaupt. Okay, das sind auch jetzt nicht so die brandheißen Themen, die NRW gerade beschäftigen. Das würde ich sagen, wir vertagen beides. Gibt's ja. Einwände? Also ein Teil vom TDPA läuft ja jetzt im Prinzip in der AG-Struktur. Da ist der Masch auch dran mit Michelle und einer Gruppe aus verschiedensten Leuten aus den unterschiedlichsten Interessensgruppen bezüglich Demokratiebeteiligung und so weiter. Das ist schon mal ein Erfolg des TDPAs. Und was die restlichen Sachen angeht, würde ich dann jetzt nochmal gucken, das so ein bisschen zusammenfassen und auf die NRW-Info schmeißen. Ja, ist ja auch nett, wenn man da schon direkt drauf verweisen kann, dass das Früchte getragen hat, beziehungsweise wo es weitergeht. Ja, ist aber halt innerparteilich, also das ist ja dann nichts für eine PM oder irgendwas. Auch Ergebnisse kann man durchaus auch mal in der PM bringen, aber so weit sind wir bei weitem noch nicht. Nee, oder wenn es wirklich ein Durchbruch ist, klar, also wenn wir jetzt, sag ich mal, eine SMV, ein Online-Tool mit einer SMV oder einen Online-Parteitag oder was auch immer beschließen oder dezentrale Parteitag oder Delegationen einführen oder sowas, dann wäre das schon was. Aber jetzt in dem Zwischenprozess nicht, da wäre es eher was fürs Vorstandsblock oder so. Ja. Okay, dann habe ich gut. Hier als... Braucht ihr mich noch? Sonst wäre ich jetzt kurz weg. Ja, Paki. Sowohl als auch. Genau, wir brauchen dich eigentlich immer, aber du kannst doch gerne jetzt eine rauchen gehen. Nee, ich muss telefonieren, weil das auch geht das. Nur noch eine halbe Stunde. Auch das, Schatz. Danke. Okay, dann haben wir nur noch als letztes im Pad Bergfest Fraktion. Marschatta wollte da mal nachfragen. Ja, ich warte noch auf Antwort, hab aber gelesen, dass ihr da schon jede Menge im Pad stehen habt. In der Fraktion? In der Fraktion habe ich nachgefragt und warte leider noch auf Antwort, habe aber in dem Pad von uns gesehen, dass da schon jede Menge steht. Ach, du meinst das SG-Press-Pad, ja, ne? Ja, genau. Ja, ja. Okay, ich weiß nicht, wie das die anderen sehen, aber ich denke, das ist jetzt nicht unbedingt so unser Arbeitsbereich, wo wir uns engagieren sollten. Wir haben andere Baustellen. Gibt es da Gegenmeinungen? Nö, aber ich stimme zu, sieht nett aus in dem Pad, wenn das dann rauskommt oder von denen noch generell mehr Zeug, kann man es ja frohen Mutes weiter verbreiten. Okay, dann sind wir tatsächlich jetzt quasi am Ende unserer Sitzung angelangt. Es sei denn, es hat jetzt noch jemand was brandaktuelles. Nö. Was? Nach der Sitzung habe ich noch eine Frage. Okay. Mein Gott. Dann mache ich jetzt auch Familie und verabschiede mich. Macht's gut. Du auch und danke fürs Dasein. Ja, verspätet, aber geht halt nicht anders, ne? Ja, Polgreff-Sitzung ist halt immer alles doof, ne? Jupp. Bis morgen, übermorgen oder, ne? Wie auch immer. Ciao. Tschüss. Ciao, Mesh. Ich blätter im Kalender und würde gerne die Sitzung für heute schließen. Nächste Sitzung der AGÖA wäre dann am 2. Dezember. Hollerli, ein Dienstag und wie immer 21 Uhr. Lieben Dank. Danke. Sehr gerne. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.